Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 10. Weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Gott segne dieses Wort. Zeit des Tests. In diesem Bibelvers hier aus der Offenbarung lernen wir mehr über Zeit, die Zeit des Tests und Zeiten, wo wir getestet werden sozusagen. Und Jesus schreibt hier an die Gemeinde in Philadelphia und hilft den Menschen hier, den Kurs weiter zu halten. Denn sie sind dort in einer Weise Jesus Christus zugewandt, also deren Herzen sind Christus zugewandt und er versteht, dass sie verschiedene Prüfungen haben und dass sie der Versuchung widerstehen, Versuchung widerstanden haben mit Gottes Hilfe und er ermutigt also die Christen dort, weiter den Kurs zu halten. Und das ist auch für uns wichtig zu verstehen, dass wir besonders in Zeiten, schwierigen Zeiten auch, aber zu allen Zeiten den Kurs halten wir eben verstehen, dass eben Jesus mit uns ist und er uns hilft, diese Versuchung zu überwinden und dass wir es in eigener Kraft nicht tun können. Und darauf kommt es an. Ja, dass wir Christus zuhören, dass wir Christus folgen und dass wir uns Christus zuwenden, zu allen Zeiten, aber besonders in schwierigen Zeiten. Und er hält eben sein Versprechen auch hier und er hilft uns, dass wir uns daran erinnern, dass wir zu allen Zeiten zu ihm kommen. Nicht nur, wenn es gut läuft, sondern gerade besonders in schwierigen Zeiten und wenn die Versuchung da ist, Kompromisse einzugehen. Und Jesus hilft uns hier und gibt uns sein Versprechen hier, wie wir hier auch lesen in der Offenbarung. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns hilfst in schwierigen Zeiten, wo wir getestet werden, ja, wo wir Versuchen widerstehen. Und dass du uns erinnerst, dass wir das in eigener Kraft nicht tun können, sondern dass du mit uns bist und bei uns bist und dass du uns hilfst, diese Versuchung zu überwinden. In eigener Kraft können wir das nicht. Und wir danken dir für die Wahrheit hier aus der Offenbarung und dass du uns hilfst, ja, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und uns einlädst, zu dir zu kommen und zu allen Zeiten. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.